Paragraph 62, Übung 11. Ergänzen Sie Artikel und Präposition. Lösen Sie zuerst die Übung in Ihrem Heft und hören Sie dann den Text von Kassette. Er hat kein festes Einkommen und lebt von der Hand in den Mund. Daher hat er auch keine Möglichkeit, jeden Monat etwas auf die Seite zu legen. Seit 10 Jahren liegt er nun seinem Vater auf der Tasche. Sie hat ihm jetzt klar ihre Meinung gesagt und hat kein Blatt vor den Mund genommen. Das hat ihn natürlich sofort auf die Palme gebracht. Sie hat ihm geraten, sich endlich um eine Stelle zu bewerben. Aber er schlägt ja jeden Rat in den Wind. Er will ja nicht arbeiten und geht jedem Angebot aus dem Weg. Und wenn sie ihm auch immer wieder damit in den Ohren liegt, er kümmert sich nicht darum und lebt weiter in den Tag hinein. Kein Wunder, dass sie manchmal aus der Haut fährt. Es wird nicht mehr lange dauern, dann setzt sie ihm den Stuhl vor die Tür. Dann sitzt er aber in der Tinte. Sie verdient sauer das Geld und er wirft es aus dem Fenster. Wenn er glaubt, dass das so weitergehen kann, dann hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Soll er sich doch endlich aus dem Staub machen? Aber wenn er ganz allein ist, fällt er bestimmt bald unter die Räuber. Und das will sie doch auch nicht. Sie liebt ihn doch so sehr. Ach, soll er doch endlich mal sein Leben in die Hand nehmen. Aber wenn er schon mal eine Arbeit angefangen hat, findet er bestimmt bald ein Haar in der Suppe. Sie müsste ihm genauer auf die Finger sehen. Stattdessen fällt sie dem Faulenzer um den Hals, sobald er nach Hause kommt.